Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht und diesmal ist es die Woche 36, 2010. Ja, und was kann es anderes sein als IFA? Ja, ich hoffe, ihr habt noch nicht allzu stark die Schnauze voll von dem ganzen Thema, aber erstaunlicherweise im normalen TV-Programm ist dieses Jahr so gut wie überhaupt nichts zu sehen gewesen. Mal dort ein zehnminütiger Bericht und dort mal eine Meldung oder so. Und wenn, dann alles nur über 3D-TV. Aber bevor wir zur IFA gehen, habe ich noch einen interessanten Fall von dem Herrn, den ich ja gern immer wieder mal zitiere, und zwar ist das der Leo Laporte, und der hat nämlich etwas erlebt, das kommt mir gar nicht so unbekannt vor, und zwar ein richtiger Social Media GAU, ja. Was ist passiert? Er hat mit der neu aufgemotzten Plattform Dick herumexperimentiert und hat dort seinen Feed, quasi das, was er also dickt, ja, in Google Buzz eingestellt und natürlich dann auch mit Hilfe von Mitteln, die viele machen, dann von Google Buzz eben auch zu Twitter und vielen anderen Social Network Diensten gesendet. Ja, das mache ich auch, wenn ich was zum Beispiel buzze, dann kann das ja nicht sein, dass es nur auf Buzz ist, sondern das muss auch auf Twitter zum Beispiel erscheinen oder auf Identica. Ja, das ist also ganz wichtig, weil wenn ich was zu sagen habe, dann soll es wenigstens auch alle die Leute erfahren, die mich eben followen, ja, wie man das ist, furchtbares Wort, naja, auf jeden Fall, ich kann ja nicht erwarten, dass jetzt wegen mir die Leute auf eine bestimmte Plattform gehen, ja, und das will ich auch gar nicht. Denn es ist gut, wenn es verschiedene Plattformen gibt. Aber das Problem bleibt, wie kriegt man eben die Leute oder die Nachrichten an die Leute, ohne dass man sie zwingt, zu einem bestimmten Dienst zu gehen. Und genau deswegen gibt es eben diese Tools. Aber das kann auch schief gehen. Und zwar ist das eben jetzt passiert. Ich sehe eigentlich die Schuld bei Dick. Allerdings der gute Leo Laporte, der ist ja auch bekannt für ein bisschen Temperament, und der war anscheinend richtig angepisst, muss man ganz klar sagen, von diesem Vorfall. Ja, und der hat jetzt sich erstmal von Google Buzz verabschiedet. Was ist passiert? Der hat also sein Feed, wie gesagt, in Google Buzz eingesteuert, und dann ging irgendetwas schief auf Dick und es wurde der Feed von der Hauptseite eingespeist in seinen Buzzfeed und damit auch zu Twitter und so weiter. Und ja, das sind so herrliche Meldungen auf der Titelseite dann wie, ja, Paris Hilton hat jetzt einen Joint geraucht oder so, ja. Und was weiß ich, Donald Duck hat sich einen Fuß mal wieder gebrochen und lauter halt solche Sachen. Und das halt in Massen, ja. Ich meine, Dick hat relativ viele Nachrichten in relativ kurzer Zeit auf der Hauptseite. Und ja, dann ging da halt so mal ein paar hundert, ich weiß nicht genau, wie viel es waren, also etliche Nachrichten durch in diesem ungewöhnlichen Art für Leo Laporte. Und ja, die Leute waren dann ziemlich sauer. Die haben gedacht, toll, jetzt tut der Leo Laporte uns auch noch zuspammen. Ja, wunderbar. Haben es ja schon immer gewusst, da stimmt was nicht. Ja, bestimmt wegen Werbung. Und, ja, nein, es war dann nicht seine Schuld. Aber das hat ihn jede Menge Follower gekostet auf Twitter. Und da er ja auch ein bisschen, sage ich mal, von diesen Social Media Geschichten lebt, ja, indem er ist Podcaster. Und also richtig professionell, ja, also nicht jetzt ne, nicht hobbymäßig, sondern richtig professionell Podcasting. Und dann kann er sich nicht leisten, dass er natürlich hier jetzt einen schlechten Ruf als Spammer kriegt. Ja, und da war der so sauer. Und bis noch weiter nach, auch nachdem er sich entschuldigt hatte für diesen Vorfall, fielen die Twitter-Zahlen, die Follower-Zahlen bei Twitter stetig ab. Und das hat ihn richtig sauer gemacht. Und jetzt hat er mit einem richtigen Kraftausdruck, ja, Twitter verlassen. Zuerst schrieb er noch auf Buzz: "Oh crap, I have no idea what happened. I'm terribly sorry, but I didn't do anything. I've been on Twitter, not sure what happened." Als er das dann herausgefunden hatte, wie gesagt, hat er einfach nur geschrieben: "Turning off my Buzz-Account, so long, sucker." Gut. Aber richtig angepisst. Hat ja auch Michael Arrington auch schon mal ein Asshole genannt und so weiter. Ja, also ja, flippt da auch schon mal aus. Wobei letzteres kann ich noch nachvollziehen. Aber egal. Auf jeden Fall. Scheint ja jetzt erstmal vom Bass weg zu sein. Und da stellt sich natürlich die Frage, was kann man unternehmen, damit so etwas nicht passiert. Ja, wird schwierig. Man muss halt seine Social Network ja, Verbindungen oder Feeds doch ständig kontrollieren, damit man auch sieht, ob man zum Beispiel Echos hat. Ja, nichts ist nerviger, als wenn man an einer Stelle was schreibt. Das wird zur anderen Stelle geschickt. Die andere Stelle schickt es aber, da man verschiedene Service-Dienste hat, wieder zurück auf die ursprüngliche Plattform, und die stellt das dann wieder ein und so weiter und so weiter. Und dann ist es so eine Endlosschleife. Und wenn dann keine Sperre drin ist, was oftmals eben nicht der Fall ist, dann ja, wird diese Nachricht dutzendmal, hundertmal oder was getwittert oder rausposaunt, und dann kann man sich darauf gefasst machen, dass die Leute dann nur eins machen, nämlich unfollow, weil sie eben diesen vermeintlichen Spam dann nicht mehr haben wollen. Okay. So viel dazu. Ich wollte es mal erwähnen, weil Social Networks sind ja ein Segen und ein Fluch zugleich. Ein Segen meistens dann, wenn man genug Follower hat, ein Fluch, wenn man dann probiert, welche zu bekommen oder diese dann wieder verliert. Ja. Gut, auf der IFA ging es, ja, wie gesagt, auch nochmal ziemlich gut zur Sache. Bei uns in Medien, ich habe es vorher schon angesprochen, war eigentlich nichts großartig zu hören darüber, außer mal ein paar, ja, paarminütige Sondersendungen. Und dann ging es komischerweise eigentlich nur um ein Thema: 3D-TV. Und ich weiß nicht, was da los ist bei uns in den TV-Reportagen oder so, aber das war anscheinend nur bei uns der Fall, denn wenn ich mir so die internationale Presse angucke, niemand redet großartig von 3D-TV. Ja, vielleicht hier mal ein Artikel und dort mal ein Artikel, ja, und vielleicht ein bisschen aufgeregt über die Brille, die man bei jedem Hersteller einzeln braucht. Also man braucht für jeden TV-Typ-Hersteller seine eigene Brille. Also nix ist mit von wegen, ja, ich gehe mal zum Bekannten, da gucken wir uns mal den neuesten Film in 3D an, ja. Der hat aber nur eine Brille, ja. Und ja, war wohl nichts. Man nimmt seine eigene mit, hat aber einen anderen Fernseher vom anderen, TV vom anderen Anbieter, und schon ist nichts mehr mit angucken 3D, weil die eigene 3D-Brille eben bei dem anderen Fernsehen nicht funktioniert. Eigentlich totaler Schwachsinn. Also, naja, okay. Bevor ich jetzt wieder in ein Bashing reinkomme, will ich heute gar nicht, ja. Ihr wisst ja, ich bin jetzt im Trip, ne? Hier Love and Peace und so, ne? Love and Peace. Oh, das habe ich die Woche öfters müssen sagen. Andauernd. Ja, mein Mantra. Love and Peace. Love and Peace. Love and Peace. Love and Peace. Andauernd ging das, ja. Bei diesen wunderbaren Meldungen von der IFA, die mich fast zur Weißglut getrieben haben. Aber okay, bleiben wir erst mal kurz beim 3D-Fernsehen, um das abzuhaken. Also, 3D-Fernsehen war total uninteressant, nur für unsere Medien war es offenbar interessant. dominiert wurde auf jeden Fall die IFA komplett von dem Thema Tablets und Android. Ja, das muss man ganz klar sagen. Wegen Android werde ich jetzt gar nicht so viel mehr darüber sagen. Am 15 Uhr ist ja der Uncast angesagt und da geht es dann hauptsächlich auch um die neuesten Errungenschaften der IFA in Sachen Android. Deswegen möchte ich das mit dem Android hier jetzt nicht weiter ausbreiten, außer dass es eben das Thema der IFA war. Ja, ganz klar. Und Tablets. Und das sieht man auch dann bei den Seiten im Internet, sei es jetzt Engadget oder Heise. Die haben alle hier großartig berichtet über die verschiedensten Sachen und da stößt halt immer wieder Tablets und Android heraus und 3D-TV eben ganz, ganz wenig. Gut, ich habe jetzt hier mal so eine Übersicht, weil es gab ja sehr, sehr viel und ich möchte ein paar Sachen erwähnen. Daran, also Samsung Galaxy Tab mit Android wurde gezeigt, das 7 Zoll Tablet war ganz vielversprechend und das war zum Beispiel ein Grund, warum ich dann hier mit dem Love and Peace hier ganz groß habe müssen, meine Nerven wieder beruhigen, weil ich war wirklich auf 180, nachdem ich den Preis gehört habe, also knapp 800 Euro ohne Vertrag. Muss ich sagen, Samsung ist nicht mehr ganz gebacken, in meiner Meinung nach. Ja, also wie kann man sowas nur machen? Das Teil wird mit Vertrag subventioniert geben, aber ich sehe hier ehrlich gesagt keinen Markt hier für einen Vertrag mit dem Tablet. Ich meine, jeder braucht ein Handy, man kann mit dem Tablet, könnte man zwar theoretisch telefonieren, aber ja, ne, ich meine, man braucht dazu nichts mehr zu sagen. Und das heißt, man hat ein Handy, im günstigsten Fall noch ein Android-Handy, und da zahlt man schon kräftig, ja, sagen wir mal zwischen 30 und 50 Euro im Monat, wenn man einen günstiger Vertrag hat, aber nur dann, wenn man einen günstiger Vertrag hat. Und dasselbe wäre dann eben auch normal für das Tablet der Fall. Und ein Tablet, ich sehe es mehr als daheim, ja, und nicht etwa, das braucht keine 3G-Verbindung, das sehe ich irgendwo auch nicht den Sinn, dafür habe ich dann mein Android-Handy dabei. Und man kann sein, dass ich mich da täusche, aber ich sehe da vor allem in Europa hier keinen Markt. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ein Otto-Normalverbraucher dann zu seinem normalen Handyvertrag nochmal einen teuren Handyvertrag abschließt, um dieses Samsung Galaxy Tab zu holen und dann eben auch noch, dann angewiesen ist, ja, darauf eben noch zusätzlich das zu zahlen. Also wenn die Meldung, die O2, ich weiß nicht, ob das offizieller O2-Account war, auf Twitter rausgehauen hat, soll das 99 Euro kosten, wenn man es subventioniert kauft. Und ja, knapp 800 Euro wird es dann insgesamt, wenn man es nicht subventioniert kaufen wird, beziehungsweise wenn man eben die Subvention rausrechnet. Aber was geht nur ab? Ja, also ich werde mich darüber im Uncast nochmal ausführlich dazu äußern, ja, ganz genau, um es mal vorsichtig auszudrücken. Love and Peace, ja, okay, es funktioniert. Und, was war weiter noch? Gut, weitere Android-Tablets von Handsfree, von Arcos, von Toshiba und viele andere Hersteller haben da noch Sachen gezeigt. Wie gesagt, das wird alles dann im Uncast behandelt. Auch noch ein großes Thema war auf jeden Fall E-Book-Reader. Wohin man schaute, E-Book-Reader. Sony bringt neue E-Book-Reader heraus. Moment, ich muss mich da gleich schon mal durchklicken. Ja, genau, neue Pocket Edition kommt zum Beispiel raus und auch die Touch Edition wird verbessert vom Display her auch. Ja. Als Formate EPUB mit und ohne Kopierschutz, PDF, DOC und TXT. Dann gab es noch eine kleine Überraschung und zwar Thalia hat ebenfalls jetzt einen eigenen E-Book-Reader Den Oyo im Angebot. Natürlich stellen die den nicht selbst her, klar, logisch, ja. Aber der sieht ganz schnieke aus, soll um die 100, ja, soll glaube ich genau 149 Euro kosten, ist damit auch eine Kampfansage gleichzeitig. Also auch da ist was Interessantes am Kommen. Sehr fasziniert hat mich allerdings der Acer, der bei Libri.de angeboten wird. Also Libri.de, ebenfalls eine Zusammenarbeit wie bei Talia, bietet eben diesen Acer an, der sogenannte LumiRead. Und also erstmal kurz vorweg, das ist so ziemlich das hässlichste Stück Technik, das ich jemals gesehen habe. Also wie kann man nur, das ist designmäßig eine Katastrophe. Das sieht so furchtbar aus. Aber er scheint wirklich sehr, sehr gut zu sein. So gut, dass ich mich lieber dann versteckt irgendwo hinsetze und mit diesem Teil lese, ja, als dass ich dann ein schniekes Gerät hat, das eben diese Funktion nicht hat. Was ist daran besonders? Zuerst mal klar, 2 GB Speicher ist nichts Besonderes. Micro-SD-Karte ist schon wieder ganz gut, weil das hat zum Beispiel der Kindle nicht. Kein Einschub für eine Micro-SD-Karte ist das ein richtiges Killer-Feature, finde ich, dass man eben seine Bibliothek da frei erweitern kann. Vor allem, man kann auch, wenn man eben jetzt das nicht großartig am Computer archivieren will, alles kann man alles auf diese SD-Karten machen und dann eben die SD-Karten in sein Bücherregal reinlegen. Und dann wird das erstmal einem richtig bewusst, wie viel Platz man spart, ja, weil man dann so auf seiner kleinen, nur 2 GB großen Micro-SD-Karte, ja, dann eben 1500 Bücher drauf hat. Ja, also, hallo? Wenn ich dann eine Regalreihe voll habe mit Micro-SD-Karten, dann wollen wir gar nicht erst dran denken, wie viele Bücher das sind, so viel kann man ja gar nicht lesen, sein ganzes Leben nicht. Das bedeutet, man hat jede Menge Platz gespannt und man kann diese Dinge archivieren auf der SD-Karte und dann bei Bedarf in das Gerät reinmachen und zack, so kann man sich auch schöne Bibliotheken anlegen, zum Beispiel eine Micro-SD-Karte für wissenschaftliche Bücher, eine Micro-SD-Karte für Romane und so weiter und so weiter. Das ist genau das, was ich will, so genau so stelle ich mir das vor. Ein spiegeltes E-Ink-Display, auch das ist ganz wichtig, klar. Und der Kontrast ist auch sehr, sehr schön. Akkuladung hält bis zu 8000 Seitenwechseln. MP3-Hörbücher kann das Gerät auch wiedergeben. Die Formate, die da vorhanden sind auch faszinierend. Ich gehe mal kurz auf die Seite von Libri.de. Wie gesagt, sorry, dass das vielleicht ein bisschen chaotisch wirkt, aber es war eigentlich bei diesen vielen Produkten gar nicht möglich, das jetzt alles im Einzelnen hier schon vorher zu machen. Oh, jetzt wird bestimmt gleich das Video abgespielt hier. Nachtschwarz sind ja, ihr. Okay, jetzt so. Nachtschwarz habe ich schon wieder abgestellt. Ich hasse Seiten, die automatisch das Video spielen. Gut, und jetzt, ich klicke mich mal hier durch. Produktdetails, da stehen nämlich die einzelnen Formate, die der kann. Und das sind einmal, also MP3-Formate, gängige Bildformate steht hier, und PDF, EPUB, MOBI, HTML, CHM, RTF, DOC und TXT. Ich finde, das ist mal eine super geniale Auswahl. Also vor allem das HTF, RTF, TXT, HTF sage ich, HTML natürlich, RTF, TXT, DOC und PDF zusätzlich zum EPUB. Das ist eigentlich, das ist fantastisch. Ja. Genau so soll das sein. Und EPUB sowohl mit als auch ohne DRM, ganz klar Adobe DRM. Ich hasse DRM, aber es muss halt noch sein. Im Moment, wenn man Zugriff haben möchte auf die ganzen kommerziellen Bücher, weil die Buchverlage kapieren das auch immer erst, ne? Das ist wahrscheinlich wie bei den Musikverlagen, die kapieren das immer erst, wenn es zu spät ist. Ja, egal. Auf jeden Fall, was dann eben genau das Teil ist. 250 Gramm übrigens noch, sehr leicht und 10 mm dick oder dünn, muss man das sagen, eine Kuvertstastatur, und deswegen sieht es eben so furchtbar aus, wegen dieser Kuvertstastatur, ja, die unten dran hängt. Aber, okay, gut, was soll's. 6 Zoll. 6 Zoll, purer Wahnsinn. Und wenn man jetzt irgendwo ist und hat ein Buch gesichtet, ein gedrucktes Buch, zum Beispiel nach Buchhaltung, ja, und ja, was macht man dann? Man geht hin mit diesem Bookreader, mit diesem Acer, und da hat ein Barcode-Scanner integriert. Geht man über den Barcode, der scannt das ein, setzt es auf die Wunschliste sozusagen und kann dann, wenn er Wi-Fi-Verbindung hat, beziehungsweise wenn man die 3G-Version nimmt, dann auch eben sofort sehen, ob es dieses Buch auch elektronisch gibt oder nicht. Und kann dann entsprechend das kaufen oder auch nicht kaufen. Ja? Da auch nochmal, ne? Die Verlage. Tja, ich gehe hin, scanne das Buch ab. Gibt es das auch elektronisch? Nein und tschüss. Hol ich mein nächstes Buch. Es gibt genug Bücher auf dem Markt. Gut. Also, das ist auch ein Thema gewesen auf der IFA, jedenfalls die E-Book-Reader. Es gab noch jede Menge andere Firmen, die die verschiedensten E-Book-Reader rausgebracht haben. Ebenfalls auch welche mit Android, auf Android-Basis. Ja. Und übrigens der E-Book-Reader von Acer, der Lumireed, der funktioniert übrigens unter Linux. Der hat Linux-Betriebssystem drauf. Super. Jo. So, und dann waren noch ein paar interessante Sachen. Das hat sich auch so still und heimlich angekündigt. Auf einmal, ein Tag, zwei Tage vor der IFA hat es auf einmal geheißen HBB-TV. Ja, und wie sich, was sich anhört wie eine neue Zigarettenmarke, ist eben die Verschmelzung von TV und Internet, auf die nicht nur das ZDF setzt, sondern auch die oder einige private Sender. Und ich weiß nicht, was das jetzt soll. Ich habe, wie gesagt, davor, vorher noch nichts davon gehört. Boah. Aber ich denke mal, das ist so eine Art Panikreaktion jetzt auf das Google TV, das bald ansteht. Soll ja noch zu den Feiertagen kommen. Apple hat ja das iTV bereits herausgebracht. Naja, okay, ich spare mir jetzt jeden Kommentar darüber. Und ja, sagen wir mal, wenn Google mit dieser TV-Box da in den Markt kommt, da schrillen natürlich dann die Alarmglocken bei allen TV-Sendern. Statt dass sie das dann halt als Chance erkennen, wie zum Beispiel die TV-Sender in den USA. Nein, bei uns ist das gleich so. Unsere TV-Sender müssen dann natürlich gleich was Eigenes machen. Ja, kann ja nicht sein, dass es irgendeine Plattform gibt, wo sie einfach nur Geld verdienen können. Nein, es muss eine Plattform sein, mit der sie selbst Geld verpulvern können, vorzugsweise GEZ-Gebühren. Ja, gut. Aber, also HBB-TV, was ist ein Name, ey? Wird kommen bei ZDF. RTL hat bereits den Betrieb gestartet. Bestimmt über HD Plus. Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann ja mal hier draufklicken und dann vielleicht steht da noch mehr. Nachdem ich den Namen gehört habe, war es eigentlich schon bei mir vorbei. Ne? Also, wie kann man nur? Aktuell sind als Empfangsgeräte die HD-TV-Receiver UMAX iQuad HD Plus und VioWeb S6000 vorhanden. Gut. Also zwei Geräte gibt es, die das HBB-TV können. Sehr schön. Ja, dann ist ja alles klar. Gut, und jetzt geht's noch weiter. Blu-ray-Player neue gibt es natürlich auch in Massen. Ja. Sicher, klar, okay. Brauchen wir eigentlich gar nicht großartig wieder darauf zurückzugehen. Cell TV ist auch noch eine interessante Geschichte übrigens. Da bringt zum Beispiel Toshiba was, ja, und diese, es ist auch eine Sivo TV bekannt, und ja gut, das kann auch dann dieses HBB TV übrigens, und auch hat auch einen direkten Internetzugang. Na, ist sehr schön. Aber das ist der Name Cell TV, gut. Also C, ne? Gut. Ja, dann auch Schocker. Schocker, auf jeden Fall Schocker. Das WeTab basiert auf MeeGo. damit ist natürlich erstmal für mich persönlich der WeTab-Zug abgefahren. Ja, MeGo, ich habe es schon mal erwähnt, ist nicht ganz so das, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe darauf gehofft, dass es eben unter Ubuntu Linux basiert, nicht unter MeGo Linux. MeGo wurde unter anderem von Nokia mitentwickelt und in der Linux Foundation, die ebenfalls an MeGo rumgedoktert haben, ist Oracle drin. Und ja, das ist eigentlich schon klar, wenn man dann hört, dass eben auf diesem WeTab ein Android-Emulator laufen soll, damit man auch Android-Applikationen ablaufen lassen kann. Also das ist bei mir alles sehr skurril. Da hat man sicherlich... Also das ist meine persönliche Meinung, da hat man wohl gedacht, man muss irgendwie Android irgendwie so ein paar Apps zum Laufen bringen, ja, damit man dann in der Werbung sagen kann, ja, kann auch Android Apps ab oder benutzen, ja. Ja, damit das schön in der Werbung drinsteht. Alle haben dann eben gedacht, das ist ein Android-Tablet und alle waren begeistert. Und dann hieß es auf einmal, ja, auf Ubuntu eventuell. Also man hat das nicht offiziell gesagt, ja, alle haben eben spekuliert, Ubuntu. Ja, und jetzt kommt MeGo und jetzt haben wir ein Nokia-Betriebssystem drauf, in Anführungszeichen, und dann, ja, lassen wir mal gut sein, ne? Okay, und weg und tschüss. VTab erstmal weg vom von meiner Wunschliste. Gut, bleibt mehr Platz für andere Geräte dann, ja. Man muss ja immer alles sehr straffen, ja. Bin ich heute zu boshaft wieder? Nee, oder? Love and Peace. Love and Peace. Ich will ein schönes, buntes Android-Tablet haben, ja. Wo grüne Roboter einfach so spielend über den Bildschirm huschen und dabei ihre Antennen nach oben richten und Love and Peace sagen, ja. Genau, so sieht das aus. Nun gut, was haben wir noch? Ein Full-HD-Heimkino-Projektor. Interessiert das jemand? Nö, oder? Naja, gut, okay, lassen wir mal. Brauchen wir nicht unbedingt. Ich krieg langsam Angst, dass ich die Sendung hier nicht voll krieg, ja, weil im Prinzip sind die Produkte ja... schon teilweise schon ziemlich trivial, wenn man sich so im Nachhinein jetzt mal probiert darüber zu sprechen, dann merkt man erstmal, wie sinnlos manche Sachen sind, wo sich vorher toll angehört. Ich habe hier zum Beispiel was, das Surround Sound für Audiophile. Das hört sich schon verboten an. Und dann sieht man hier, dass man in der Halle, also von einem Hersteller, von speziellen Kopfhörern sich an oder anfeuern lassen kann, ja, der Headzone Kopfhörer beispielsweise und der T1 High-End Kopfhörer, ja, und der berechnet aus einem 5.1 Signal mittels einer speziellen Technologie ein realistisches Raumklangbild, das wesentlich authentischer wirkt, als das in anderen Produkten eben der Fall ist. Ja. Da wird dann super Algorithmen angeblich eingesetzt und so weiter und so weiter. Ja, sehr schön. Und warum macht man das Ganze? Damit man sich dann seine 128 Kilobit MP3s anhören kann oder seine auf Null Tunes gekaufte Musik mit grausamer Qualität dann über diesen super Kopfhörer abspielen kann? I don't think so. Ja, und ich glaube, das Problem ist wohl, dass hier die Interessen so weit auseinandergehen. Ja, auf der einen Seite ist momentan eben ganz groß eben im Trend MP3 und Online-Musik in komprimierten Formaten, in Qualität, in einer Qualität, die eigentlich eine Frechheit ist. Ja, wenn man sich das mal anhört, diese AAC-komprimierten Sachen und vor allem die MP3-komprimierten Sachen, das ist eine Frechheit für die Ohren eigentlich, wenn da wirklich jemanden ein vernünftiges Musikgehör hat, das tut dem weh, wenn er das hört, ja, vor allem wenn er eine gute Anlage hat. Und ich meine, gut, der Kopfhörer kostet hier zum Beispiel, der Headzone kostet 1.300 Euro und der T1 immerhin noch 900 Euro. Da frage ich mich, wo es für die Leute in Zukunft die Musik hergibt, ja. Ich meine, es gab früher mal eine Diskussion, dass die CD nicht gut genug ist, ja, für diese audiophilen Leute, ja. Die wollten was Besseres als die CD haben, dann kamen so leichte Versuche mit der Super-CD, ja, SCD, hat sich irgendwie nicht durchgesetzt und dann kam MP3 und keiner hat mehr über irgendwie diese verbesserte CD-Qualität geredet und jetzt auf einmal, boah, ne? Ich meine, es gibt Computer, digitale Formate, die können CD übertrumpfen, das ist zum Beispiel das FLAC-Format, FLAC mit 48 Kilohertz, da könnte man dann bessere Aufnahmen machen als auf CD, nur, ja, man braucht ja auch das Grundmaterial dann, das heißt, man muss dieses schon in diesem FLAC-Format aufnehmen, am Konzert mit entsprechendem Equipment und so weiter, ja. Das bringt ja nichts, wenn ich eine CD nehme und konvertiere die dann auf FLAC, dann habe ich maximal eben CD-Qualität, aber mehr nicht, das geht nicht. Ja. Das ist genauso, viele Leute denken, wenn sie ein 128 Kilobit MP3 haben und dann konvertieren die das um auf 320 Kilobit, ja, dann haben sie bessere Soundqualität. Ja, viele von uns natürlich nicht, das kann nicht besser sein als das Ausgangsmaterial, das ist ganz klar. Ja. Man kann vielleicht ein paar Filter machen, ja, dass zum Beispiel ein Knacksen weggeht oder ein Rauschen herausgefiltert wird, aber im Prinzip die Soundqualität wird dadurch immer schlechter, nicht besser. Ja. Okay. So viel also zum Thema Audiophil. Das wird dann halt für ja, ein paar Dutzend Leute interessant sein. Auch Leute, die eben entsprechendes mit einem entsprechenden Gehör gesegnet sind. Die anderen setzen sich dann den Kopfhörer auf und machen, oh, genial! Oh, super, super Sound und ja, toll. Wie gesagt, und dann wissen sie überhaupt nicht, man nimmt einen anderen Kopfhörer, ja, für 50 Euro und statt dem und sagt, ja, das ist der neueste vom neuesten und so, oh, super genialer Sound, ein klasse. Okay, gut. Ja, also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Nämlich eben, dass es nicht viele Leute gibt, die überhaupt was mit diesem Kopfhörer anfangen können. Und so sind eben hier manche Produkte oder viele solcher Produkte, das war jetzt nur ein Beispiel, die eben komplett am Konsumenten vorbeigehen, die aber dem Konsumenten sagen, das ist genial, das brauchst du, das musst du haben, obwohl ja, die Leute das eigentlich nicht haben müssen. Beispielsweise hier wird auch noch was vorgestellt, Konzertsaal im Auto steht hier bei Heise, ja. Also, das ist auch sowas, ja. Im Auto und Soundqualität, gut. Bei den meisten beschränkt sich die Soundqualität auf, Alter, wie laut ist mein Bass? Ja. Und das ist auch verständlich, denn, was will man denn mit einem Auto mit Konzertqualität? Hallo? Erstmal muss man sich aufs Fahren konzentrieren. Zweitens sind die Fahrgeräusche so laut bei den allermeisten Autos, dass man dieser ganze Kampf um winzig kleine Verbesserungen der Soundqualität kann man eigentlich vergessen, ja, das wird zunichte gemacht. Selbst in einer Magnetschwebebahn, ja, würden wahrscheinlich die Luftgeräusche dann noch die Soundqualität sehr sehr stark beeinflussen. Also da müsste man sich abschotten von der Außenwelt, ja, damit man eben diese Klangqualität genießen kann. Und das geht dann eben nicht, weil das ist nicht nur verboten, sondern das ist super gefährlich. Ja, man muss im Straßenverkehr muss man eben auf die Straße achten und nicht auf die Musik. Ich sehe den Pavarotti schon vor mir stehen. Ja, geht halt nicht. Ne? 800 Euro kostet der Spaß. MS8 heißt das Ganze. Und wer dann eben sich das Ganze einmessen lassen will, ja, vorzugsweise noch einen schönen Audi A6, ja, was ist das? Also man kauft sich das Auto nach seinem Gehör, ja, das ist ja wohl klar. Das heißt, wenn man ein Konzertsaal im Auto haben will, ja, dann bitte so ein Auto von einer bestimmten Marke kaufen. Und dann kann man sich das so richtig schön reinfühlen, die Musik. Ja. Gut. Aber daran denken, dann ist nichts mehr mit auf iTunes kaufen. Ja, dann müsst ihr die Musik schon einer richtigen guten Qualität kaufen. Ja. Sonst bringt euch diese Anlage auch nichts mehr. Schon lustig hier. Nun denn, Love and Peace, Love and Peace. So geht's weiter. In bunten Farben, denn es hat sich auch wieder ein bisschen was bei den Grafikprozessoren getan. Es war eigentlich schade, dass so wenig Leute, dass so wenig Seiten über das berichtet haben, ja. Man hat ja schon im Vorfeld von der IFA gehört, dass eben AMD den Namen Radeon einstampft und ATI einstampft. Radeon bleibt natürlich, ja. Und das lässt aber eben schon mal vermuten, dass sich da in dem Bereich Grafikkarten von AMD, ATI eben da was ändern wird. Nicht nur der Name. Ja, davon gehe ich mal fest aus. Nvidia bringt derweil immer weitere Grafikkarten. Vor ein paar Monaten, muss man ganz klar sagen, war die 280 GTX noch das Highlight. Jetzt ist schon wieder die 400er GTX-Serie draußen. Aber die Spiele bei den PCs haben nachgelassen. Ich habe das auch schon mal im Podcast erwähnt gehabt, da wo es um die Gamescom ging, da hat man es ganz klar gesehen, dass zwar die Spiele im Prinzip für den PC, also die Anzahl nachgelassen hat, aber die Konsolen waren dort eben ganz schwach vertreten. Die haben überhaupt nichts mehr geboten. Während auf dem PC ging es dann richtig rund. Ja. Aber dennoch, die PC-Spielereien, denke ich, sind auch deswegen ein wenig unter Druck, weil eben die Grafikkarten zu schnell, das Angebot zu schnell sich ändert und eben dann auch zu teuer sind. Ja, also, wenn man ein aktuelles Spiel haben will, also eine Grafikkarte für 400, 500 bis 800 Euro und mehr, ja, manche sogar mit Dual-Grafikkarten, das heißt, man setzt zwei Grafikkarten ein. Absoluter Wahnsinn ist das, ja. Und ja, ich meine, das machen nur noch die Hardcore-Zocker, Hardcore-Gamer. Aber trotzdem, man muss mal sehen, was da jetzt passiert. Auf jeden Fall, AMD hat auch eine Fusion-CPU gezeigt mit im Chip integrierter DirectX 11 Grafik. Ja. Und das ist so das, was ich mir auch gedacht habe, dass es dahin dann gehen wird. Ja. Das war schon skurril, dass AMD einfach diesen Namen ATI einstampft. Ja. Und ich denke, dass das irgendwie jetzt zusammengehen wird. Ja. Ob es da jetzt dann in Zukunft noch viel externe Grafikkarten von ATI geben wird, dann müssen wir abwarten, ob sich das darauf auswirkt. Aber eben diese CPU mit einer vernünftigen Grafikleistung integriert, das ist das, was ja, ist ja das, was auch, was auch von vielen Verbauern dann auch gewünscht wird. Eben, wenn wir schon wieder auf die Tablets schauen, ja, da hat Nvidia den Tegra 2-Chip. Und da muss AMD dann eben auch was bieten. Und wenn die das wirklich hinkriegen, dass eine vernünftige DirectX-Unterstützung gewährleistet wird, dann ist das okay. Wie die das allerdings mit dem RAM machen wollen, weiß ich nicht, weil das RAM auf dem Motherboard ist viel zu langsam für sowas. Also für GPU-Anwendungen ist das Motherboard einfach zu langsam. Und da sind wir dann eben bei dem Problem wieder, warum gibt es überhaupt externe Grafikkarten? Weil dort eben bessere Teile verbaut werden können. Das sind kleine Rechner, am Rechner sozusagen, die dort eben alles verarbeiten an Grafikinformationen, und dann muss über die Schnittstellen zu der Grafikkarte eben nur noch die Informationen übertragen werden. Ja. Und das ist eben genau der Punkt, und dann ist dort eben RAM drauf, das wesentlich schneller arbeitet als beispielsweise das 0815 RAM auf dem Motherboard. Weil für die Motherboard-Tätigkeiten ist dieses RAM vollkommen ausreichend. Ja, und kann auch oft gar nicht mehr getaktet werden, höher getaktet werden, geht gar nicht. Und diese Grafikkarten, die haben ja teilweise irre Leistungsdaten. Also das ist ja Wahnsinn. Die haben Busgeschwindigkeiten intern, da wird es einem schwindelig. Und das brauchen die auch, ja, für diese Leistung. Tja, also gut. Und was haben wir dann sonst noch? Monitore gibt es auch jede Menge. Übrigens, was habe ich gesagt? Ich habe doch vor ein paar Podcasts mal so richtig gemotzt wegen den 3D-Bildschirmen. Was für ein Quatsch ist das überhaupt hin, dieses 3D-Gedöns? Und das Einzige, was vernünftig wäre, wäre sowieso ausschließlich, wenn man ohne Brille sehen könnte. Und die Hersteller, die sind auf dem Weg, das jetzt zu machen. Allerdings, so scheint es mir mal, durch die Tatsache, dass sie eben jetzt ihre Brillen-3D-Dinger erstmal pushen wollen, veranschlagen die etwa 10 Jahre, bis die ersten Fernseher rauskommen, die 3D können ohne Brille. Das sage ich doch Gelächter. Wenn die wirklich wollten, könnte nächstes Jahr schon eine Flut von funktionierenden 3D-Fernseher kommen ohne Brille. Also wenn 3D-Fernseher kommen ohne Brille, dann würde ich mir es wirklich überlegen, ja, weil dann sehe ich es auch irgendwo noch ein. Da ist es vernünftig und gemütlich, kann man da gucken. Das ist alles wunderbar. Man kann zu Bekannten gehen, kann zusammen dann 3D-Film gucken. Wunderbar, schön. Aber das mit den Brillen, vergisst es einfach. Ja? Niemals. Ich nicht. Niemals. Und ich bin auch sehr überrascht, was die vielen Leute, die sich gerade letztes Jahr, vorletztes Jahr, sich wie verrückt HDTV-Fernseher gekauft haben, ja, was die jetzt zu sagen sollen, dass sie jetzt wieder ein paar tausend Euro ausgeben sollen für einen Fernseher, wo sie doch gerade eben wieder ihren neuen stolzen Fernseher, das neueste aus der Technik, HDTV, geschaut haben, ja, um dann festzustellen, dass sie über das Kabelfernseher dann ein grausames Bild haben, schlimmer als vorher mit dem Röhrenfernseher, dass die jetzt wieder einen neuen Fernseher kaufen sollen. Also ich weiß nicht. Also ich habe mich zwar in was den Fernseher betrifft schon öfters mal daneben gesetzt, ja, weil ich muss schon sagen, es hat sich mittlerweile eine sehr, sehr seltsame Denkweise breit gemacht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 3D-TV sich auf der großen Breite im normalen Wohnzimmer durchsetzt. Vielleicht im Kino, das ist schon schlimm genug. Aber daheim, ich weiß nicht. Erstmal Anschaffungspreis zu hoch, dann es wurde gerade eben, haben die Leute sich HDTV-Fernseher zugelegt. Und da denke ich nicht, dass das groß abheben wird. Und vor allem dann, dass die Brillen untereinander eben nicht kompatibel sind zu den Geräten. Also nichts von wegen, ich nehme mal meine Brille mit. Und wenn ich dann so Sachen höre wie Firma Monster, bietet dann eine Universalbrille an, 250 Euro. Ja, die Brille, 250 Euro. Und ja, aber die funktioniert nicht einfach so. Da muss man noch einen Funksender am Fernseher, am TV anschließen, ja, damit die Signale die Brille auch synchronisieren können. Das heißt, ich muss dann hier den Fernseher umbauen beim Bekannten, wenn ich hingehe. Dann kann ich nur sagen, Gelächter und durchatmen und Love and Peace. Love and Peace. Love and Peace. Naja, okay. Also, ich glaube, ich habe jetzt genug Produkte angesprochen von der IFA. Ja, findet den Link zu einer schönen Übersicht bei Heise. Vielen Dank dafür. Findet ihr auf dem Blog zu diesem Podcast, ja, Netcast, muss ich ja sagen, ne? Und zwar die Adresse ist wochensicht.thenetcasts. Com, bitte mit Mehrzahl. Und da findet ihr alle Informationen. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die Ohren steif. Und denkt dran, Love and Peace is everywhere. Tschüss.